In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden weitere Erfolge beim Wiederaufbau der nördlichen Überschwemmungsgebiete im Bezirk Nordhamgyong erzielt. Im Kreis Yonsa beendeten die Armeeangehörigen die Regulierung des mehr als 1650 Meter langen Wasserweges Yonmyonsu und den Bau der Schutzmauer und des Damms innerhalb von 3 Tagen. Im Gebiet Namyang-Kreis Onsong beschleunigen die Armeeangehörigen den Bau der Wohnungen für mehr als 400 Familien in der Schlussphase. Über 550 Baustoßtruppen der Jugend, die für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete gebildet wurden, setzten hunderte Kilometer lange zerstörte Straßen und Eisenbahnstrecken sowie mehr als 30 Brücken wieder instand und forcieren den Wohnungsbau in vollem Gange. Auch in den Werken und Betrieben, die für die Produktion von Anlagen und Materialien für den Wiederaufbau zuständig sind, wurden über 120 Baustoßtruppen der Jugend organisiert, die an der Spitze für die Produktionssteigerung stehen. Der kriegsversehrten Betrieb für Plastikgebrauchsgüter Ranam schickte viele Plastikwaren für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete.